einen unbewussten Geschichtslauf ins Bewusstsein zu bringen. Aber das Entscheidende, worum es mir erstmal geht, ist diese Trennung zwischen gesellschaftlicher Welt und Welt der Natur. Und die Frage, was daran neu ist. Das werde ich also erstmal vortragen. Und dann möchte ich zweitens, damit die verschiedenen Naturbegriffe, um die es geht, in irgendeinem Zusammenhang sind und ich nicht einfach gewissermaßen auflisten, die einzelnen Begriffe durchgehe, das so machen, dass ich die Prinzipien des Liberalismus, soweit sie das Verhältnis von Gesellschaft und Natur betreffen, darstelle. Und dann gucke ich zwischendurch auf die Uhr. Also was ich gerne machen möchte und auf alle Fälle machen kann, ist, dass ich nochmal, soweit überhaupt da von Natur die Rede ist, in der Einrichtung der liberalen Sozialphilosophie etwas darstelle, und zwar in der klassischen politischen Ökonomie von Adam Smith, wo auch die Unterscheidung Gesellschaft-Natur vorkommt, dann politisch-ökonomisch ausgedrückt als Differenz zwischen Gebrauchs- und Tauschwert. Und das ist deshalb wichtig, weil aus dieser Gegenüberstellung dieser beiden Bereiche dann sich etwas ergibt, was Marx später den Fetischcharakter der Ware nennt. Darüber werde ich relativ wenig reden, aber ich brauche das für das, was dann danach kommt. Und dann wollte ich parallel zu Adam Smith, was auch wichtig ist und völlig unverzichtbar, die Unterscheidung zwischen der sinnlichen Natur und der übersinnlichen Natur bei Immanuel Kant in seiner Moralphilosophie vortragen. Das hängt auch nicht nur an diesen beiden Begriffen, sondern auch an der Idee, Grundidee dieser Moralphilosophie, nämlich die Grundidee, dass jeder Mensch versuchen muss, seinen besonderen Willen im allgemeinen Willen, im allgemeinen vernünftigen Willen aufgehen zu lassen. Und dies nur gelingt, indem ihm der eigene Wille, sagt Kant sehr brachial, gebrochen wird. Das heißt also, indem er extreme Unterdrückung seiner eigenen Natur leistet. Soweit ist das, glaube ich, sicher, was ich vortrage. Und dann muss ich endgültig auf die Uhr gucken. Ich würde gerne am Ende noch zwei Naturwissenschaften wenigstens ansatzweise skizzieren, die entstehen aus diesem Fetischcharakter der Ware, dem Umschlag der Entgegensetzung von Gesellschaft und Natur in eine Idee einer naturgesetzlich verlaufenden Gesellschaft. Das eine ist die Idee einer Naturwissenschaft der Gesellschaft, der sogenannten sozialen Physik oder Soziologie, wie Auguste Comte sie begründet hat, oder sozialen Physiologie. Und das andere ist das Spiegelbild dessen, die Idee der Naturgeschichte bei Charles Darwin. So, und damit werde ich dann aufhören. Also, zum ersten Punkt, was an dieser grundlegenden Unterscheidung zwischen gesellschaftlicher Welt und Welt der Natur neu ist. Wenn man in die Geschichte der Philosophie guckt, dann hat man es zuerst zu tun mit Philosophen, die in irgendeiner Weise über die Physis reflektieren. Und der erste, von dem Cicero später sagt, er hätte die Philosophie ins Haus eingeführt, in die Polis eingeführt, gewissermaßen eine Sozial- und Moralphilosophie gemacht und sich um die Physis, ist zu seiner Zeit dann auch gewürdigt worden, nicht so wirklich mehr gekümmert hat. Das war Sokrates, aber vorher ging es immer um die Physis. Nun ist das so mit dieser Physis, und das macht die alten Texte schwer übersetzbar, dass es da um Natur, wie man es übersetzt, eigentlich in irgendeinem modernen Sinne überhaupt nicht geht. Also diese Natur, um die es da geht, ist erstmal nach Thales von Göttern voll. Es ist also alles göttlich. Man muss einfach gucken, was Homer über den Trojanischen Krieg schreibt.